Kapitel 4, Aufgabe 14a. Hören Sie die folgenden Informationen und vergleichen Sie die Aussagen mit den Ergebnissen in Aufgabe 13b. Social Media Marketing. Social Media Marketing bietet der Vermarktung von Unternehmen und Prominenten gleichermaßen Chancen und Risiken. Vorteile für die Werber. Einerseits kann auf diese Weise ein breites Publikum schnell und kostengünstig angesprochen und eine direkte Verbindung zwischen Unternehmen und Kunden hergestellt werden. Nach einem niedrigschwelligen Bekenntnis des Kunden per Mausklick, etwa einem Facebook-Like, erscheinen dann die Botschaften des Unternehmens regelmäßig auf dem Bildschirm der Zielgruppe. Mögliche Nachteile für die Unternehmen. Andererseits birgt dieser Kanal aber auch die Gefahr, dass die Kommunikation der Werbebotschaften und die Darstellung in der Öffentlichkeit außer Kontrolle geraten, da die Meinungen im Internet nicht notwendigerweise denen des Unternehmens entsprechen müssen. Leicht können auch negative Meinungen im Internet entstehen und dem Image einer Marke, einer Firma oder einer Person schaden. Umgekehrt kann darin für Unternehmen aber auch eine Chance liegen, indem sie eine solche Kritik aufgreifen und an ihrem Image arbeiten. Die Nutzer sozialer Netzwerke müssen sich darauf einstellen, dass sie auf diesen Plattformen regelmäßig mit Marketingaktivitäten zu tun haben.